SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ist es derzeit 28, 29 Grad warm. Also reisen wir zumindest mal musikalisch nach Brasilien. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Ich bin am Freitagabend zuständig für alles Elektronische hier auf SRF Virus. Heute frei nach dem Thema Tribute und Esfera. Primetime Techno gibt es aus Brasilien und zwar von dem jungen, sehr begnadeten Techno-Produzenten namens Alex Stein. Der ist vor allem bekannt worden, unter anderem mit Releases auf Sprout im Dinoxy-Label oder auch beim Adam Bayo auf Drumcode. Weiter hat er fantastische Hardhouse-Sounds vom Wally Lopez, eine Ikone von der spanischen House-Music. Und dann haben wir noch neue Sounds vom Nick Curley von Effect und noch vieles, vieles mehr. Anfang, die wir mit einer wirklich grandiose Nummer, und zwar Equilibrium, ist vor einem guten halben Jahr rausgekommen, und zwar von Martin Airo. Jetzt hat er noch einen Remix anfertigen lassen, ebenfalls von einem Spanier, nämlich von Paul Wersen. Das ist der perfekte Opener. Schön, reise ich mit. Viel Spass. Frankreich, genauer gesagt aus Südfrankreich, aus der Provence. Der ist immer extrem sensibel und verspielt. Bestes Beispiel, das südfranzösische Label InLab. Und genau von diesem Label her kommt der junge Herr hier. Das ist Deo mit seiner neuen Scheibe Into the Wild. Gerade als nächstes die brandneue Scheibe von Anjuna Deep. Eins von meinen Lieblings-House-Label, wobei eben das Wort House, naja, man deklariert es einfach so, ist vielleicht verkaufstechnisch ein bisschen praktischer. Produziert hat die neue Andine Anjuna Deep, oder das nächste hörst, Rossini, und ist ein Newcomer. Und was der da so künkelt hat, das ist wirklich fantastisch. Lass dich überraschen. wirklich was Göttliches. Chanchira heisst der Track, ist ein Remix von Mongo. Und Mongo wiederum ist ein britisches DJ-Duo, das eigentlich zurzeit noch als Newcomer zählt. Aber das sind sie alles andere als das sind sie. Nämlich, die haben schon vor 20 Jahre, damals noch auf dem William Orbit, seinem Techno-Label namens Guerilla, ihre Tracks released, damals noch als Colorbox. Ich denke mal, 2018 aller spätestens wird es ein Mongo-Jahr werden. Sie haben ein paar wirklich sehr starke Remixes und Tracks abgeliefert und haben natürlich auch von der DJ-Elite vollen Support. Darum in voller Länge ist ein Mongo mit Chanchira. Letzte Woche hat er hier in der Sendung mit dem Namen Katara und Forerunners, vielleicht magst du dich noch erinnern, Sound aus Litauen vorgestellt, nämlich von Donatello. Und der wiederum ist bekannt worden, nämlich mit seinem Co-Produzenten, sprich mit seinem Studiopartner, mit dem Kastis Thorau. Und genau der hätte jetzt natürlich auch noch müssen einen nachlegen. Und zwar neue Scheiben an den Start gebracht, nämlich auf Heinz Music. Ein kleines, feines Underground-Label, aber mit immer grossen Namen. Und vor allem ein sehr guter Produzent, wie eben genau der Typ hier. Das ist Kassis Tora mit Illusion of Heinz Music. Super, super sexy. Oder auch der Dosen bekannt worden sind, hat ein einziger DJ und Produzent schon ein spanisches Nachtleben und vor allem die ganzen Techno- und House-Clubs dominiert, nämlich der Herr, der Bali Lopez. Seit den frühen 90er Jahren einer der Resident-DJs, zum Beispiel in Ibiza, im Space Club, zwischendurch auch noch im Amnesia und so weiter und so fort. Richtig bekannt worden ist er aber dann mit der UK Progressive House Welle und die hat so angefangen 2000 bis 2003. Da hat er wirklich wöchentlich einen Track auf den Markt gebracht. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden und jetzt, seit etwa eineinhalb Jahren, hört man immer wieder mal Scheiben von Wally Lopez. Er ist ein bisschen technoid geworden und das ist richtig geil. Das hier ist auf dem Dave Seaman und Steve Perry, seinem Selador-Label. Das ist der Wally Lopez und das ist Sfera. Absolut hot. SRF 4 aus, am Mikrofon hinter den Turntables und im Studio am Moment shaken, das bin ich. Ich bin der Mentlix. Schönes Wochenende. Hey, heute steht ein Zeichen ganz, die Sendung ganz im Zeichen, so sagt man natürlich richtig, als Tribute and Sphera. Sphera, das ist die neue Scheibe von Wally Lopez. Der eine Track habe ich schon gespielt. Der zweite erfolgt noch ein bisschen später. Und dann gibt es noch brasilianische Techno von Alex Stein. Klingt nicht wirklich brasilianisch, aber es steht tatsächlich ein Brasilianer gut. In Sao Paulo, und das weiss ich aus meinem Freundeskreis, die haben sehr oft und sehr häufig deutsche Wurzeln. Und genau das erklärt auch, warum der Alex Stein eben Alex Stein heisst und aus Sao Paulo kommt. Dem sind die neuen Scheiben. Ist ein absolutes Monster. Genauso wie das hier. Das ist ein Fairchild mit Sidelight. Thank you. und aus Sounds. Sensationell. Arno und Division, noch nie von diesen zwei gehört. Aber was sie machen, ist ziemlich geil. Das ist ihre neue Scheibe. Und heissen tut sie Gise. Schnell gegangen, Playlist bekommst du gerade nach der Sendung. Kannst auch natürlich noch den Podcast gratis downloaden, und zwar auf srf.ch/mentlix. Den Stream kannst du auch via SRF Virus ablosen und selbstverständlich bekommst du ab der 10 auch auf iTunes mit for free. noch gerne mal als Fliegersound bezeichnet und würde ja auch hervorragend passen in Anbetracht dessen, dass der Track selber The Passenger heisst. Produziert hat ein Audiostorm und du kannst auch sagen, passt auch wie die sprichwörtliche Fust auf ein Auge. Rausgekommen ist auf ein Bonsai, ein altehrwürdiges belgisches Techno- und Trance-Label, wo im Moment echt die Renaissance erlebt, aber sie haben auch ein paar wirklich sehr geile Acts am Start, eben wie zum Beispiel daher hier, der Audiostorm oder auch das Stan Kolev und der Matan Caspi. We'll be right back. die ganze selbsternannte Underground-Fraktion, so ringsum Resident Advisor und halt, naja, das pseudo-intellektuelle Klingklang muss ein Schlag ins Gesicht sein, dass ausgerechnet alle ihre Acts, wie zum Beispiel der Raphael Serrato, plötzlich finden, einfach sehr eigenartige Musik machen. Eigenartig für sie, für uns natürlich super geil. Das ist eben der Youngster, der extrem erfolgreich im Moment ist. Das ist der Raphael Serrato mit Coda. Label noch unbekannt. Ich nehme an, irgendetwas Deutsches. Könnte vielleicht eine Einmusik sein. Wir warten ab. Die Playlist findest du auf srf.ch/mentalex. Juhu! We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Let's go. Druck. Effekt aus der Schweiz, genau gesagt aus Zürich, hat im Moment eine äußerst kreative Phase. Hat mir diese Woche die EP geschickt. Ich glaube, er hat 3 Tracks sind wir und 2 finde ich wirklich richtig überwältigend. So geil sogar, dass ich den einen Track mal so als kleinen Teaser auf meinem Facebook-Profil gestellt habe. Das ist der Finery, naja, dafür muss ich Schluss sagen, Finery Track, und zwar mit dem Namen Rectification, wenn ich das jetzt richtig sage, ja. Und eben, produziert hat es den Effekt und vor allem, was mir aufgefallen ist, so die Fläche, der 3-Akkord-Sound, da kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt machen wir mal denk, wer hat denn so klassische 3-Akkorde in der Sound? Belfunk, Trigonometry, Homecoming, ja. Sascha ist natürlich ein sehr klassischer Sascha-Sound. Vielleicht hat er sich inspirieren lassen, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, was am Schluss zählt, das Resultat, und das ist absolut grandios. Das ist eine von den beiden neuen Effekt-Schieben, die ich heute oben vorstelle, und zwar Rectification. Hammer. Geil. SRF Virus. Essential Tune. We'll be right back. exotische Techno-Ding gerade vorher. Das ist aus Israel gesehen, nämlich von Lonia auf El Zelado. Das ist ein Remix, den er gemacht hat für den Wally Lopez. Und zwar Focused. Und jetzt geben wir richtig Gas. Da haben wir einen besagten zweiten Teil von der neuen Effect EP. Jetzt muss ich schnell überlegen. Interlude heisst du? Ich denke mal, so wird es sein. Und wusch! Produzent Basil Oglu schon seit vielen Jahren. Aber trotzdem ist es erst die zweite Platte, der zweite Track, den ich von ihm spiele. Ja, er ist mir sonst ein bisschen zu hart transig. Aber sein neues Album Hoax ist richtig, richtig geil. Also kann man es mal durchskippt. Und das hier ist gerade der Titeltrack davon. Den finde ich absolut grandios und darum auch in der Playlist. Du hörst SRF Virus. Es ist kurz nach der 9. Ich bin der Mentlix. Ich präsentiere dir wie gewohnt 3 Stunden elektronische Club. Musik, eine ganze Stunde haben wir noch vor uns. Und du hast Sport eingeschaltet, der Podcast, kannst du das ab der 11 Uhr gratis downloaden. Du gehst auf srf.ch/mentlix oder auf die SRF Virus App. Und dann hast du den Download-Button. Selbstverständlich bekommst du meinen Podcast auch gratis auf iTunes. iTunes aufmachen, oben im Suchen Mentlix eingeben. Und schon hast du einen Sound von unter der Woche. Hast du eine schöne Idee, wo du am Wochenende herangehst? Denk. Ja, ich würde ins Hive. Also, das Hive hat wirklich im Moment und ein sehr, sehr, sehr gutes Line-Up. Gerade vor ein, zwei Wochen ist da Rainer Zonenfeld da gewesen, zusammen mit Oliver Koletzki. Morgen so bei der Alan Fitz Patrick, bestens bekannt durch seine Techno-Releases beim John Goodwin auf Bedrock Records. Mehr Party-Tipps in 20 Minuten. fuck, ist das geil. Way Out West, und zwar in der klassischen Konstellation. Nick Warren zusammen natürlich mit dem Produzenten Jody Wisternoff. Beide separat, sehr erfolgreich, aber jetzt haben sie auch wieder mal einen Remix gemacht und zwar für Lost Control. Und das ist halt wirklich schon der klassische UK Way Out West Sound, für das wir die Band wirklich seit Jahrzehnten lieben. Nein, ist jetzt nicht unbedingt das Techno-Mekka schlechthin. Gut, ist aber mal gesehen. Und zwar Anfang der 90er Jahre. Allerdings hat es mit Techno nie viel am Hut gehabt, sondern mit dem Milk, einem der bekanntesten europäischen Drummen, der ist ein Club, hat ein mannheimlich internationales Renommee gekriegt. Der Club ist aber dann irgendwie mit den 90er Jahren schon geschlossen worden. Also somit zählt das irgendwie nicht mehr, schon eine halbe Ewigkeit her. Aber wo kriegst du genau so einen Sound wie die Scheibe hier von Nick Curly und No Takers? Naja, also sicher mal im Hive Club morgen erzogen. Was sonst noch so passiert, morgen am Samstag, das erfährst du in meiner Club Selection. SRF Virus Mental X Club Selection. Im Hive Club der Alan Fitzpatrick, Techno-DJ und Produzent, und zwar seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ebenfalls erfolgreich, und zwar unter anderem bei John Dick mit auf Bedrock Records und selbstverständlich auch auf Drumcode aus Schweden, das ist das Label von Adam Bayer. Möchtest du morgen so wirklich mal so die volle Wucht Hard Trance haben, dann musst du Riyad aus der Tschechego reinziehen, der spielt nämlich in Zürich. Und zwar in der alten Kaserne. Das ist dann wirklich so Paul van Dyk Trance. Aber ja, da gehört wirklich so eines der besseren Rave-DJs. Möchtest du morgen in der Innerschweiz, sprich in Luzern, in Ausgang, dann gehst du ganz klar ins Rock. Eine Musik ist im Moment gerade auf Tour und als Live-Act spielt eine Musik aus Berlin zusammen mit dem Jonas Saalbach morgens oben in Luzern im Rock. In Basel gibt es morgen schon fast ein Techno-Festival. Auf der einen Seite hast du DJ Rush aus den Staaten. In Borderline auf der anderen Seite hast du in Lörrach, ein kleines Randgebiet außerhalb der Schweiz, in Lörrach hast du Skobo aus der Ukraine, und der ist ebenfalls sehr technoid unterwegs. Hintergrundinfos zur heutigen Show, du weißt es, www.metalx. We'll be right back. Techno Made in Brazil. Und zwar von Alex Stein, genau gesagt, kommt er aus Sao Paulo. Und er ist im Moment so einer von den Rising Stars aus dem grossen Dschungelland. Was er hier produziert hat, ein Monster, Techno in Perfektion. Und Hintergrundinfos zum Alex Stein bekommst du online auf srf.ch/Netflix. Alex Stein mit This is the Bass. ist wieder mal so weit. Juhu, ein Shake-Klassiker oder einfach ein Blast from the past. Und zwar aus dem Jahr 2002 habe ich das hier in der Sendung auf und ab gespielt. Und es ist natürlich der fantastische Slacker damals mit seinem alten Ego. Und zwar als Head-Honcho. Das Stück ist A Walls of a Jericho und ein Meilenstein in Sachen richtig geilem Techno. Thank you. Hui, es hat gleich noch gelangt, weil diesen Track kann ich unbedingt noch in der Playlist haben. Sascha Sonito mit Spaceship. Aber das ist dann auch gerade der Closer. Hey, ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Freude machen mit der heutigen Episode Mentalix Electronic. Frei nach dem Thema Tribute und Sphera hat der Sound aus Brasilien vorgestellt, sehr technoide Sound. Vom Alex Stein, wieder die neue Sounds von Lonia, vom Wally Lopez, eine grandiose EP vom Zürcher, vom Effekt und noch vieles mehr. In einer guten Stunde kannst du die heutige Sendung als Podcast downloaden, und zwar auf srf.ch/mentalix, selbstverständlich auf iTunes und auf der SRF Virus App. Und wir hören uns wieder hoffentlich am nächsten Freitag. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live hinter den Turntables im Studio. Und jetzt sage ich, genieß Wochenende, zieh dich schön kuschelig warm an. Und bis nächsten Freitag. Komm gut durch die Nacht. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.